Ja, hallo, könnte ich Chantal mal sprechen? Oh, da sind Sie falsch verbunden. Falsch verbunden? Wo bin ich denn da? Bei der technischen Hotline des Mitteldeutschen Rundfunks. Technischen Hotline? Technische Hotline, genau. Also bin ich hier jetzt nicht, ich wollte nach Chantal verlangen. Wer ist denn das? Arbeitet der beim Mitteldeutschen Rundfunk? Chantal? Ja? Das ist eine Sie. Ach so? Ja, und also ich hab das im Fernsehen gesehen und da stand Verlangen nach Chantal. Bin ich jetzt falsch? Da sind Sie auf jeden Fall falsch. Und wer sind Sie denn? Ja, ich bin, mein Name ist André Bayer und ich arbeite hier an der technischen Hotline. Ach so, und Sie sind, also Sie helfen nur Leuten, also? Ja, wenn Fragen zum Empfang der MDR-Programme sind, dann beantworte ich die. Ach so. Und Chantal arbeitet nicht bei Ihnen? Nein. Ganz sicher? Ganz sicher. Oh, das ist scheiße. Also... Sie können sich doch. Also, das ist eine Porno-Hotline, wo ich anrufen wollte. Ja, die ist sicher nicht kostenfrei, so wie unsere Telefon. Doch, also, das ist eine 0800-Nummer. Das ist. Aus meinen Insider-Kreisen habe ich die gekriegt. Im Internet. Da hat sich jemand eine Stadt. Und da steht Ihre Nummer. Ich bin hier gerade drauf. Und da steht: Treffe heiße Typen und heiße Frauen. Na toll. Und dann habe ich Sie erwischt. André Bayer, ne? Also, sag mir mal die Adresse, wo das steht. Warum? Auch Lust? Wie bitte? Auch Lust? Nein. Ach so, aber nein, das kann ich nicht geben. Das ist meine Haxo-Elite-Seite. Dann geben Sie mal die Telefonnummer nicht weiter. Nee, die kriegen auch, die Boons kriegen die auf jeden Fall nicht. Das kriegen echt nur so die Lead-Leute, Haxo, wissen Sie? Ja, ich kenne mich in den Kreisen nicht aus. Ach so. Naja, okay. Dann grüßen Sie Chantal, falls Sie wirklich nicht, weil es kann ja wirklich sein, dass sie bei Ihnen arbeitet. Das ist ja, weiß ja nicht, bei Ihnen ist bestimmt groß oder nicht, ne? Sicher wird sie nicht hier arbeiten, da bin ich mir ganz sicher. Okay, alles klar. Also ich werde dafür sorgen, dass die Nummer dann runterkommt, okay? Ja, das wäre nett. Und wollen Sie diese, und soll ich Ihnen trotzdem ein paar Nummern geben, damit Sie nee, so kostenfreie, also nee, die, danke. Da sind manchmal echt geile Frauen dabei. Ich klasse Ihnen gern, aber ich habe keinen Bedarf. Also da gibt's. Ich bin schon verheiratet. Ja, aber ich meine, ist doch. Das ist ja kein Fremdgehen. Und ist es ja umsonst. Es gibt türkische, arabische Mädchen, deutsche, Fidschis und was sie wollen. Nein. Echt danke, nicht? Danke. Okay. Auch keine indischen? Ganz gewiss nicht, nein. Okay, alles danke. Klar dann, ne? Ich wünsche Ihnen was. Tschüss. Okay, grüß dann deine Frau und meine Kinder. Tschüss. Danke.